بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. meine geehrten Geschwister, machen wir weiter in unserer Unterrichtsreihe von 200 Fragen und Antworten zu Aqidah von Sheikh Al-Hafidh Al-Hakimi رحمة الله عليه mit der 37. Frage und Antwort, indem er sagt: Was ist der Beweis, dass der Iman das Sprechen und das Tun ist, oder das Handeln? Und da sagt hier, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah hat euch den Iman lieb gemacht und eure Herzen dafür ausgeschmückt. Und er bringt weiterhin, so glaubt an Allah und seinen Gesandten. Dann sagt der Sheikh, und das ist die Bedeutung der beiden Zeugnisse, ohne die ein Diener nicht zum Islam kommt. Dies ist eine Überzeugung des Herzens und eine Aussprache des Mundes, und sie sind nur nützlich, wenn beide zusammengetan werden. Erstmal bringt der Sheikh hier, rahmatullahi alayh, zwei Verse, in denen er Iman beschreibt, beziehungsweise die Shahada. Er fängt an mit dem Vers, wo der Iman im Herzen der Gläubigen lieb gemacht wurde. Also der Gläubige, er liebt den Glauben. Und dadurch, dass er diesen Glauben hat und dass ihm dieser Glaube ausgeschmückt wurde, will er ihn auch präsentieren. Denn jeder, der eine Liebe im Herzen trägt, will das auch offenkundig tun. Er will diese Liebe beweisen. Deswegen der zweite Vers, so glaubt an Allah und seinen Gesandten, beweist eure Liebe an Allah und euren Gesandten. Und diese zwei hat er als Beweis für die Shahada genommen. Und er sagt hier, das ist bezüglich des Herzens, dass man glaubt mit dem Herzen. Und man muss die Sachen, die man mit Herzen sagt, auch mit dem Mund aussprechen, nur dann sind sie gültig. Und auch nur, wenn sie zusammen ausgesprochen werden. Also, dass man sagt, La ilaha illallah Muhammad al-Rasulullah, dann ist das zusammen nur gültig. Eine allein reicht nicht, um in den Islam einzutreten. Man braucht beide Shahada, um in den Islam einzutreten. Und dann sagt der Sheikh weiter hier, Allah sagte, aber Allah lässt nicht zu, dass euer Iman verloren geht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah lässt nicht zu, dass euer Iman verloren geht. Und dann bringt er hier die Erklärung, euer Glauben bedeutet euer Gebet. Also Iman hier bedeutet euer Gebet in Richtung Baitul Maqdis, in Richtung Jerusalem, weil die Muslime früher haben Richtung Jerusalem gebetet, bis Allah subhanahu wa ta'ala ihn offenbart hat, dass sie in Richtung Mekka, Al-Ka'ba beten sollen. Und er sagt hier, Allah wird euren Glauben, also euer Gebet, was ihr vorher alles in Richtung Jerusalem gebetet habt, in Beit al-Maqdis gebetet habt, in dieser Richtung, wird nicht verloren gehen. Und er bezeichnet das Gebet als Iman, als Glaube. Und das ist eine heftige Sache. Denn das Gebet umfasst die Taten der Herzen, der Zunge und der Körperorgane, so wie er auch hier sagt. Das Gebet ist eine vollständige Hingabe, eine Taten, die das Herz umfasst, die Zunge, weil du sprichst, und die Körperteile bewegen sich, subhanallah. Und das ist eine heftige Sache. Und das ist ein Beweis, dass der Iman nicht nur im Herzen ist, sondern der Iman muss mit der Zunge und mit den Körperteilen bestätigt werden. Dann sagt er weiter, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat festgesetzt, dass die Anstrengung im Wege Allahs, das Nachtgebet in der Nacht der Bestimmung, also in Laylat al-Qadr, das Fasten und das Nachtgebet im Ramadan und die fünf Gebete und anderes zum Glauben, zum Iman gehören. Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat all diese Taten, die eine Herzenssache und eine Mundsache, eine Zungensache und eine Körperteilsache ist, alles zum Glauben bezeichnet. Und das ist eine wichtige Angelegenheit, meine lieben Geschwister. Weil viele sagen, ja, ich habe guten Herz, das reicht. Allah ist ja allvergebend, allbarmherzig. Aber so funktioniert das nicht. Denn wenn du behauptest, du liebst Allah und seinen Gesandten, musst du das beweisen. Jemand, der sagt, mein Herz ist gut, ich brauche nicht beten, ich brauche keine Taten machen, ist wie jemand, der sagt, mein Herz ist sauber, ich brauche nicht duschen gehen. Das würden wir sagen, das ist lächerlich, du musst irgendwann duschen gehen. Aber beim Gebet sagen wir das nicht. Warum bringe ich dieses Beispiel? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, er sagt, wenn ein von euch einen Fluss hätte vor seiner Haustür und er würde da drin fünfmal baden, Aber wie wenn du jetzt ja heutzutage fünfmal täglich duschen gehen würdest, dann sagt er, würde irgendein Dreck an seinem Körper bleiben? Die sagen, nein, ja, das würde er nicht bleiben. Und so ist das auch, wenn du fünfmal täglich duschen gehen würdest, würdest du niemals dreckig werden. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und das ist das Beispiel der fünf täglichen Gebete. Wer diese einhält, dem löscht Allah subhanahu wa ta'ala seine Sünden andauernd. Subhanallah. Das ist eine interessante Angelegenheit. Auf jeden Fall sagt der Sheikh hier weiter, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt über die beste Tat, ja, aller Taten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Glaube an Allah und seinen Gesandten. Das ist die beste aller Taten. Wer an Allah glaubt und an seinen Gesandten, das ist das Beste, was man tun kann. Und Glaube beinhaltet automatisch das Bestätigen mit der Zunge und das Handeln und das Beweisen mit den Körperteilen. Barakallahu fikum, mein lieben Geschwister. Jazakumullah khairan. Bis zum nächsten Mal, inshallah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.